Do you know, I want to talk about something that's actually in question in a lot of people's mind. Wisst ihr, ich möchte heute über etwas reden, das sich viele Leute fragen. And it's this. Und das ist Folgendes. When do I know that I can leave my job and go into full-time ministry? Wann weiß ich, dass ich meine Arbeit kündigen kann und in den vollzeitlichen Dienst eintreten kann? Well, really, the biggest question we have to ask is this. Also die größte Frage, die wir diesbezüglich stellen müssen, ist folgende. Like, what kind of full-time ministry are you thinking about? Was für eine Art von vollzeitlichem Dienst denkst du darüber nach? Because if it's a professional clerical ministry, don't quit your job. Weil wenn es ein professioneller Dienst ist im Klerikalismus, dann höre nicht auf zu arbeiten. That's not in the Bible, it doesn't make sense. Denn das ist nicht in der Bibel und das macht auch keinen Sinn. You know, the whole thing of full-time, part-time, secular job, for me, I don't find this in the script. Wisst ihr, dieses ganze Thema vom vollzeitlichen Dienst oder Halbzeit, säkuläre Arbeiten, so, das finde ich nicht in der Bibel. What I find in the scriptures is to do what God is telling you to do. Was ich in der Bibel finde, ist, dass wir das tun sollen, was Gott uns ruft zu tun. We find this is the way it was in the New Testament. Und so war es auch im Neuen Testament. Like God said, you go to this region and you preach the gospel there. Es war wie Gott sagte, okay, hey, du gehst in diese Region und predigst dort das Evangelium. So what happened? Und was passierte? They went and they preached the gospel in that region. Ja, sie sind gegangen und haben das Evangelium in dieser Region gepredigt. If there was money, that was fine. If there was no money, well, they found another job and worked and continued to preach the gospel. Und wenn es in dieser Region irgendwie Geld hatte, dann war es okay. Und wenn nicht, dann arbeiteten sie in dieser Region, um Geld zu verdienen. You can never find in the Bible. Ihr könnt nirgends in der Bibel finden, dass Paulus sagt, hey Leute, ich arbeitete säkulär, aber jetzt bin ich in Vollzeitdienst. Jetzt ist meine Zeit. Ich habe das nirgends in der Bibel gefunden. I find in the scriptures that we do what God is told us and put in hearts to do. Sondern ich habe gefunden, dass Gott mir etwas aufs Herz legt, mich zu etwas beruft und ich tue das. So look. Also schaut. God told me about 30, my goodness, 36 years ago, 37 years ago. Vor etwa 36, 37 Jahre hat Gott mir gesagt, he said, I want you to go to this particular town and I want you to preach the gospel. Dass ich zu dieser spezifischen Stadt gehen soll und dort das Evangelium zu predigen. So what did I do? Und was habe ich getan? I ran and preached the gospel. Ich bin dorthin gegangen und habe das Evangelium gepredigt. Was I full-time in the ministry? War ich vollzeitlich im Dienst? I've literally hated this idea of full-time my whole life. Ich habe diese Idee vom vollzeitlichen Dienst schon immer gehasst. My father was a pastor. I grew up in a pastor's house. Mein Vater war ein Pastor und ich wuchs so auf. I've seen how much damage this clerical full-time ministry stuff does to families. Ich habe gesehen, wie viel Schaden dieser Klerikalismus, dieser vollzeitliche Dienst in einer Familie anrichten kann. Besides that, it is not in the Bible. Und es ist auch nicht in der Bibel. So what did you do? Also was habe ich getan? I said, well, I'm going to move to the town. Ich habe gesagt, okay, ich ziehe dorthin um. I'm doing what God has told me to do. Und ich tue das, was Gott mir sagt, ich soll tun. So what did we do? Also was habe ich gemacht? We preached the gospel. Wir haben das Evangelium verkündet. I found myself a job, whatever job I could find. Und ich habe mir irgendeine Arbeit gesucht, was auch immer ich finden konnte. So I worked to pay the bills. Und ich habe gearbeitet, um die Rechnungen zu bezahlen. We shared the gospel wherever we went. Und dann haben wir das Evangelium verkündet, wohin auch immer wir gegangen sind. People got saved. Und People wurden errettet. They met together. Und sie haben sich getroffen. Everything grew. Und dann ist alles gewachsen. Und dann sagte Gott, okay, jetzt geh zum nächsten Dorf und wir sind dorthin gegangen. Und dann zum nächsten Ort. So I work probably about 90 hours every single week. Und ich habe wöchentlich etwa 90 Stunden gearbeitet. Probably about 30, 35 hours a week to preach the gospel. Etwa 35 Stunden die Woche, um das Evangelium zu verkünden. And the rest of the hours I work very hard to make sure my family is taken care of. Und die restliche Zeit habe ich sehr hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass meine Familie genug hat. It was funny. It was never my dream to go full time. Und es ist lustig, es war nie mein tiefer Wunsch, vollzeitlich im Dienst einzutreten. You know, this thing, it wasn't like I was called to do what God wants me to do, so I do it whatever it takes. Sondern ich bin berufen, das zu tun, was Gott mich dazu beruft, und das habe ich getan, was auch immer es mich kostete. One day, eines Tages hat Debbie mir gesagt, sie hat gesagt, Liebling, du musst deinen Job kündigen. Und ich habe gesagt, wieso sollte ich meinen Job kündigen? Weil sie sagte, ja, Gott hat zu mir gesprochen, als ich für dich gebetet habe. Und sie hat gesagt, durch diese Schriftstelle. Es ist die Zeit, um alles andere aufzuhören und einfach das Evangelium zu verkündigen. Und ich sagte, ja, weißt du, Gott muss das mir bestätigen. Und Gott hat es getan. Gott hat so klar zu mir gesprochen. Also schaut den Unterschied zwischen was meine Herzenshaltung war und den meisten Leuten heute, die in den vollzeitlichen Dienst eintreten möchten. Es war mir immer egal, dieser Titel vollzeitlichen Dienst. Sondern ich wollte einfach das tun, was Gott mir gesagt hat, ich soll tun, und ich war bereit, hart daneben zu arbeiten, dass meine Familie genug hat. Und es war ganz klar. Und wenn Gott dann sagte, okay, jetzt musst du diese Arbeit kündigen, die du tust, dann habe ich ihm gehorcht. I didn't do it because I wanted to be in full-time ministry now. I just simply obeyed God. Ich habe es nicht getan, weil ich endlich im vollzeitlichen Dienst stehen wollte, sondern weil ich Gott gehorchen wollte. So what did we do? Und was haben wir getan? We preached the gospel. Wir haben das Evangelium verkündet. People got saved, hundreds and hundreds of people. Und hunderte von Leuten wurden errettet. Wonderful things happened. Wunderbare Dinge passierten. Und ich habe Leute trainiert, gelehrt, wie sie richtig für Gott leben können. Und das ist die Art und Weise, wie man den Dienst im Neuen Testament findet. Ein Dienst ist folgendermaßen. Wenn du eines der fünf Gaben hast, Apostel, Prophet, Pastor, Lehrer und Evangelist hast. Also dann erstens weißt du es 100% sicher. Und zweitens hat Gott dir jetzt keine Position gegeben, sondern eine Funktion. Um die Heiligen der Gemeinde auszurüsten, dass diese den Dienst tun können. Look at this. Schau mal da. Equip the saints for the work of the ministry. Die Heiligen zum Dienst auszurüsten. So who is really in full-time ministry? Also wer ist eigentlich im vollzeitlichen Dienst? The saints. Die Heiligen. So if every one of the saints who is called to full-time ministry would quit the job. Also wenn jeder einzelne der Heiligen ihre Arbeit kündigen würden, um im Dienst zu sein, wer würde dann die Rechnungen bezahlen? Wer würde dann den Pastor bezahlen? Wer keiner der Mitglieder eine Arbeit hat, wer würde dann den Pastor bezahlen? Und wer würde das Gebäude bezahlen? Can you see how we have things so backwards, that have nothing to do with the pure church. Könnt ihr sehen, wie wir alles vermischt und verwechselt haben und es nichts zu tun hat mit der ersten Gemeinde? So you are called to full-time ministry. So ja, du bist berufen zum vollzeitlichen Dienst. If you're a Christian. Wenn du ein Christ bist. But when can I quit my job? Aber wann kann ich denn endlich meine Arbeit kündigen? Unless God speaks to you as 100% clear. That there is absolutely no doubt whatsoever. Außer Gott spricht zu dir und es ist so klar, dass du keinen einzigen Zweifel mehr in deinem Herzen hast. Don't be so stupid. Sei nicht so blöd und hör nicht auf zu arbeiten. I've seen so many pastors' children and pastors' wives in poverty and starving and frustrated because the people made stupid decisions. Ich habe so viele Kinder und Ehefrauen von Pastoren gesehen, die frustriert waren, in Armut lebten, einfach weil eine blöde Entscheidung getroffen wurde. They blamed it on God. Und dann haben sie Gott dafür die Schuld gegeben. Why would you quit working when God called men to work? Wieso würdest du aufhören zu arbeiten, wenn Gott dich dazu berufen hat zu arbeiten? And God put men in the garden, one of the first things you told him, hey, work. Und Gott hat die Menschen in den Garten Eden gesetzt und das erste, was er ihnen gesagt hat, war, arbeitet. Geht, vermehrt euch und regiert über alles da. Gebt den Tieren Namen. Meine Freunde. Jeder Christ ist für den vollzeitlichen Dienst berufen. Freue dich, dass du Arbeit hast. Ich arbeite hart. Ja, aber Reinhard im vollzeitlichen Dienst. Ja, was soll das? Vollzeitlich? Ich arbeite, um meine Rechnungen zu bezahlen. I want you to understand. Ich möchte, dass ihr versteht. Clericalism is not biblical. Klerikalismus ist nicht biblisch. Clericalism means professional ministers. Klerikalismus bedeutet, dass man im professionellen Dienst steht. Not biblical. Und das ist nicht biblisch.